Eines hat sich wiederholt gezeigt. Wo die Einrichtung von Schutzgebieten möglich ist, führt die Beteiligung einheimischer Interessenvertreter, seien es nun anerkannte indigene Gruppen oder lokale Bauern, zu erfolgreicheren Ergebnissen, als wenn man sie außer Acht lässt. Im riesigen 130.000 Quadratkilometer großen Schutzgebiet der Völker der Kayapor und Xingu im brasilianischen Amazonasgebiet stehen die Klassifikationssysteme der Einheimischen für Pflanzen und die Übergänge zwischen Ökosystemen schon seit langem im Mittelpunkt von Bestrebungen, die botanische Artenvielfalt zu erhalten. Im ecuadorianischen Amazonasgebiet fördern indigene Gruppen in Zusammenarbeit mit örtlichen Nichtregierungsorganisationen und staatlichen Initiativen den Ökotourismus in einzelnen Dörfern als zusätzliche Einnahmequelle, aber auch als Weg, um die tropischen Wälder besser zu schützen und zu erhalten. Staatliche und behördliche Unterstützung führte dazu, dass Wildhütergruppen aus Ureinwohnern wie den Jabalbina, Jabogai und Geringen in den Red Tropics von Queensland mit beträchtlichem Erfolg die Tierwelt schützen konnten. In ähnlicher Weise verschaffen uns der Einsatz und die Zusammenarbeit sogenannter Gorilla-Wächter in Kamerun genauere Kenntnisse über Häufigkeit und Verbreitung einiger der am stärksten gefährdeten afrikanischen Menschenaffen. So kam die immer noch betriebene illegale Jagd ans Licht und durch Stärkung der Kommunikation und des Verständnisses zwischen Dorfbewohnern, Jägern, Behörden und im Bereich Naturschutz tätigen Wissenschaftlern konnte man die Unterstützung für Schutzmaßnahmen und entsprechendes Handeln verstärken. Manchmal erwachsen Naturschutzinitiativen ausschließlich aus der Tätigkeit lokaler Interessengruppen. In der Region Mamiramo-Fuja in Papua, dem indonesischen Teil der Insel Neuguinea, sind die Ältesten der Iljabait ganz buchstäblich als Wächter der tropischen Wälder tätig. Sie wohnen an strategisch wichtigen Stellen, so an den Waldrändern und an Flüssen. Dort überwachen und kontrollieren sie, wie Menschen den Wald und die Tiere im Süßwasser nutzen. In allen Fällen führte die Beteiligung lokaler Gruppen, ob aufgrund kultureller und traditioneller Überlegungen, gesellschaftlicher Abmachungen oder zusätzlicher wirtschaftlicher Vorteile, zu einer angemesseneren Ausweisung von Schutzgebieten und einem Rückgang illegaler Eingriffe. Douglas Scheel, Naturschützer und Professor an der Universität Wageningen, formuliert es so: Die Beteiligung der Menschen, die in tropischen Wäldern leben, wirkt nicht nur als robuste lokale Schranke gegen äußere Bedrohungen, sondern sie kann auch mit größerer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsüberlegungen mit den Notwendigkeiten des Naturschutzes in Einklang gebracht werden. Unabdingbar ist die Berücksichtigung lokaler Interessengruppen auch, wenn man nachhaltigere Wege zur Gewinnung von Ressourcen und Produkten aus tropischen Landschaften entwickeln und fördern will. Initiativen zur Holzgewinnung mit verminderten Auswirkungen, Reduced Impact Logging, REL, bilden gezielt Arbeiter aus, führen wirksame Patrouillen durch, schützen die Wälder an Bergabhängen und verfeinern die Abholzungsmethoden, um Ökosysteme und Böden so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Welchen langfristigen ökologischen und ökonomischen Nutzen die Erhaltung der tropischen Wälder bietet, liegt auf der Hand. Kurzfristig verursachen solche Programme aber auch Kosten für Produzenten, Konsumenten und Staaten.